Erster Gott sprach zu Mose. Zweiter spricht zu den Israeliten. Wenn jemand Gott etwas verspricht. Es geht um Menschen. Dritter, ein Mann von 20 bis 60 Jahren ist 50 Silbersekel wert. Eine Frau ist 30 Silbersekel wert. Vierter, wenn die Person 5 bis 20 Jahre alt ist. Fünfter, ein Junge ist 20 Sekel wert. Ein Mädchen ist 10 Sekel wert. Sechster, ein kleiner Junge ist 5 Silbersekel wert. Ein kleines Mädchen ist 3 Silbersekel wert. Siebter, ein Mann über 60 Jahre ist 15 Sekel wert. Eine Frau über 60 Jahre ist 10 Sekel wert. Achter, wenn jemand arm ist, kann er nicht zahlen. Er soll zum Priester gehen. Der Priester schätzt den Wert neu. Er sieht, was die Person zahlen kann. Neunter, wenn jemand Gott ein Tier gibt. Es muss ein Opfertier sein. Dieses Tier gehört dann Gott. Zehnter, man darf das Tier nicht tauschen. Nicht ein Gutes für ein Schlechtes. Nicht ein Schlechtes für ein Gutes. Wenn man es tauscht, gehören beide Tiere Gott. Elfter, wenn es ein unreines Tier ist. Man kann es Gott nicht opfern. Man soll es dem Priester bringen. Zwölfter, der Priester schätzt den Wert des Tieres. Er sieht, ob es gut oder schlecht ist. Der Wert des Priesters ist der richtige Wert. Dreizehnter, wenn man das Tier zurückkaufen will. Man muss den Wert plus ein Fünftel zahlen. Vierzehnter, wenn jemand Gott sein Haus gibt. Der Priester schätzt den Wert. Er sieht, ob es gut oder schlecht ist. Der Wert des Priesters ist der richtige Wert. Fünfzehnter, wenn man das Haus zurückkaufen will. Man muss den Wert plus ein Fünftel zahlen. Dann gehört das Haus wieder der Person. Sechzehnter, wenn jemand Gott ein Feld gibt. Der Wert hängt von der Saat ab. Ein Feld für ein Gommer Gerste ist 50 Silbersekel wert. Siebzehnter, wenn man das Feld im Halljahr gibt. Dann gilt der volle Wert. Achtzehnter, wenn man das Feld nach dem Halljahr gibt. Der Priester rechnet den Wert aus. Er zieht etwas ab für die fehlenden Jahre. Neunzehnter, wenn man das Feld zurückkaufen will. Man muss den Wert plus ein Fünftel zahlen. Dann bleibt das Feld bei der Person. Zwanzigster, wenn man das Feld nicht zurückkauft. Und man verkauft es an jemand anderen. Dann kann man es nicht mehr zurückkaufen. 21. im Halljahr wird das Feld frei. Es gehört dann Gott. Es ist wie ein verbotenes Feld. Der Priester bekommt das Feld. 22. wenn jemand Gott ein gekauftes Feld gibt. Dieses Feld ist nicht sein Erbe. 23. der Priester rechnet den Wert aus. Er sieht, wie viele Jahre bis zum Halljahr sind. Man muss den Wert sofort an Gott zahlen. 24. im Halljahr geht das Feld zurück. Es geht zum früheren Besitzer. Es war sein Erbe. 25. alle Werte sind nach heiligem Gewicht. 20 Gerah sind ein Sekel. 26. die ersten Tiere, die geboren werden, gehören Gott. Man darf sie nicht noch einmal Gott geben. Es ist egal, ob Rind oder Schaf. Sie gehören schon Gott. 27. wenn es ein unreines Tier ist. Man muss es zurückkaufen. Man zahlt den Wert plus ein Fünftel. Wenn man es nicht kauft, wird es verkauft. 28. Dinge, die Gott ganz geweiht sind, sind anders. Man darf sie nicht verkaufen. Man darf sie nicht zurückkaufen. Sie gehören Gott ganz und sind heilig. Das gilt für Menschen, Tiere und Felder. 29. wenn Menschen Gott ganz geweiht sind. Man kann sie nicht zurückkaufen. Sie müssen sterben. 30. ein Zehntel von allem gehört Gott. Das ist von den Feldern und von den Bäumen. Es ist heilig für Gott. 31. wenn man einen Teil des Zehnten zurückkaufen will. Man muss den Wert plus ein Fünftel zahlen. 32. auch ein Zehntel der Rinder und Schafe gehört Gott. Jedes zehnte Tier ist heilig für Gott. 33. man soll nicht prüfen, ob es gut oder schlecht ist. Man darf es nicht tauschen. Wenn man es tauscht, gehören beide Tiere Gott. Man kann sie nicht zurückkaufen. 34. Das sind die Regeln von Gott. Gott gab sie Mose auf dem Berg Sinai. Sie sind für die Israeliten.